Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um 3D-Druck und zwar um 3D-Druck in der Luftfahrt. Als ich im Februar diesen Jahres bei Airbus in Hamburg war, ergab sich die Gelegenheit, mit zwei Kollegen von Emerging Technologies und Concepts zu reden über eben den Einsatz von 3D-Druck, Additive Manufacturing in der Luftfahrt und über das Thema generell. Ja, und ohne weiteres Vorgeplänkel fangen wir direkt damit an, dass sich die beiden vorstellen. Michael Sillis ist mein Name. Ich bin hier im Bereich Emerging Technologies and Concepts seit guten 3 Jahren jetzt schon unterwegs. Insgesamt bin ich schon 12 Jahre bei Airbus. Eigentlich eine ganz schön lange Zeit. Aber es ist auch ein großes Unternehmen, wo man viele verschiedene Sachen machen kann. Und ich habe vor dieser Innovationstätigkeit halt Produktivität erlebt. Ich habe da die 380 Qualitätsleitung im Manufacturing für die Rumpfmontage gemacht, also direkt an der Front, und jetzt wieder zurück, sage ich mal, im Bereich Innovationsmanagement, wo ich vor Airbus auch schon tätig war bei einem Trust Center und bei Ericsson als Mobilfunkhersteller. Ja, mein Name ist Bastian Schäfer, ich bin 36 Jahre alt, arbeite seit 2006 bei Airbus, habe beim Ingenieurdienstleister angefangen, war in unterschiedlichen Projekten, beispielsweise A350 Toilettenentwicklung mit beteiligt, was sehr spannend war, bin dann in den Bereich Kabineninnovation gekommen, wo wir das Airbus Concept Plane gemacht haben mit der bionischen Struktur, und bin jetzt ein Kollege von Michael Sillis bei Emerging Technologies and Concepts und arbeite an unterschiedlichen Themen im Bereich 3D-Druck, unter anderem an einer 3D-gedruckten Kabinentrennwand. Okay, und ihr beschäftigt euch heutzutage oder heute schwerpunktmäßig mit 3D-Druck und bionischem Design, Konstruieren. Wie würde man das einführen? Um was geht's da? Also die additive Fertigung und das bionische Design bei uns in der Abteilung ist einer der Schwerpunkte. Da kann Michael vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben noch andere Schwerpunktthemen, die auch für Airbus eigentlich herausragend sind, was wir hier machen. Aber bionisches Design ist eigentlich so eins der Schwerpunktthemen, die wir derzeit sehr stark vorantreiben. Und wir sehen uns dort auch in einer Art Führungsposition weltweit, vielleicht zusammen mit General Electric, die auch sehr viel zu dem Thema machen. Aber wir haben ein sehr starkes Commitment abgegeben, um die additive Fertigung als Serientechnologie bei Airbus einzuführen und arbeiten daher an einer großen Anzahl von großen und kleinen Komponenten, unterschiedliche Projekte, die wir jetzt sukzessive in den Flieger bringen werden. Das wird jetzt noch einige Zeit dauern, weil da der Flugzeugbau natürlich sicher sein muss. Zulassung. Und, genau, zulassungsrelevante Themen stehen hier im Vordergrund. Materialentwicklung steht hier im Vordergrund, aber auch überhaupt erstmal ein Verständnis für natürliche Algorithmen zu entwickeln. Ja, beispielsweise eine Seerose. Warum funktioniert eine Seerose in der Natur so, wie sie funktioniert, was steckt dahinter, welches Bauprinzip steckt dahinter, das muss alles genau verstanden werden, damit wir dann auch entsprechend bei den Zertifizierungsstellen mit so einer Technologie dann aufschlagen können, um dann entsprechend auch diese Technologie in den Flieger reinbringen zu können. Ja, bevor wir dann schwerpunktmäßig genau um dieses Thema und um additives Manufacturing reden, was macht ihr sonst noch in der Abteilung an Themen? Eigentlich waren wir vor guten 3 Jahren ins Leben gerufen worden als sogenannte Innovation Cell hier im Unternehmen. Damals hatte unser oberster Chef, der Tom Enders, schon die Idee, dass wir das, was draußen in der freien Welt so passiert, nämlich das schnelle, agile Arbeiten, so wie es die Startups da vorgelebt haben, auch intern brauchen. Und diese Innovation Cell, das war damals ein kleines Team aus einer Handvoll Leuten, das war so eine Einheit, die genau das ausprobieren sollte. Wie können wir mit mehr Freiheitsgraden, mit anderen Art und Weisen zu arbeiten, diese Energie, die wir draußen gesehen haben, ins Unternehmen holen Was können wir daraus lernen, damit wir das für die Organisation nutzbar machen? Wir haben das eine Zeit lang gemacht als Innovation Cell und dann vor, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her ungefähr, haben wir die Lessons Learned genommen und dann in die Organisation gebracht. Da hat dann Airbus sich auch einen Chief Innovation Officer geholt, um das Thema Innovation von der Methode her in die Organisation zu bringen. Und das ursprüngliche Team der Innovation Cell hat sich dann aufgeteilt. Die Hälfte ist in Richtung Methodik gegangen, die andere ist im Engineering geblieben, um wirklich konkrete Projekte zu machen. Immer anhand der Lessons Learned, die wir gesehen haben. Der Blick nach draußen hat halt gezeigt, wie arbeitet ein Google, wie arbeitet ein Gore oder andere Companies, die ihren Leuten mehr Freiheit bieten. 20% Innovation Time Off ist immer so ein Schlagwort. Das machen die diese Unternehmen, die auf der Innovationsdimension ganz weit vorne sind, sehr erfolgreich, aber auch in unterschiedlichen Szenarien. Und wir müssen da auch unseren eigenen Weg finden. Wir haben sowas heute auch implementiert. Unterschiedliche Teams haben solche Freiheitsgrade und können da ihre eigenen Projekte und Ideen verfolgen. Und das breitet sich inzwischen mehr und mehr aus. Und inzwischen haben wir eine ganz schön große Innovationslandschaft innerhalb des Unternehmens, die anfängt, wirklich Fuß zu fassen. Mhm. Okay. Ist ja immer eine Herausforderung für so einen Großkonzern, weil das ja ein kulturelles Thema einfach ist, ne? Und ich stelle mir das nicht einfach vor. Genau, Kultur ist das größte Thema dabei. Wir reden hier in unserem kleinen Team und insbesondere unser Chef Peter Sander redet immer von dem sogenannten 5-15-Ansatz. Wir arbeiten uns so von der Pyramide der Belegschaft durch. Die ersten obersten 1%, sagen wir mal, das sind die sowieso vor Innovation sprühen und brennen. Das sind die, die eigentlich keine Hilfe brauchen, die ihren Weg schon machen. Die Gruppe Mitarbeiter bis 5% als Daumengröße, das sind dann diejenigen, die eine gute Idee haben und auch schon alleine laufen können, die aber ein bisschen Hilfe brauchen, ne? Mal einen Kontakt oder ein bisschen Budget oder einen Prozess entblocken. Öffnende Türen, genau. Genau, öffnende Türen, sowas in der Art. Und die nächste Ebene braucht dann, arbeitet gerne mit und kann gut unterstützen. Aber der ganze Unterbau, das ist dann das, was wir immer so Performance Engine nennen. Wir müssen natürlich Flugzeuge bauen, ne? Ja, klar. Butter- und Brotgeschäft darf nicht zu kurz kommen, das muss funktionieren. Aber wir müssen auch die Verrückten in der Firma finden. Oder besser gesagt andersrum, die Verrückten müssen uns finden, weil wir gar nicht den Durchgriff in die komplette Mannschaft haben. Ja. Und deshalb ist es für uns immer sehr wichtig, präsent zu sein, in unseren eigenen Medien und darauf aufmerksam zu machen, dass diese Leute, die eine Idee haben und die unbedingt umsetzen wollen, ihren Weg zu uns finden und bei uns, mit uns oder durch unseren Protospace zum Beispiel als Innovationslabor ihre Ideen wirklich anfassbar machen können. Und auch von außen. Ich kann mir vorstellen, dass für irgendwelche, keine Ahnung, jungen, hippen, motivierten Airbus nicht unbedingt als der optimale Arbeitgeber erscheint. Also ich kenne Airbus ist nicht so gut, aber hier Stuttgart dagegen, Daimler, Bosch, ne, die haben ein ähnliches Problem. Mhm. Und die müssen eben auch viel tun, dass die Leute überhaupt erstmal in die Firma kommen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da einen Generationswechsel und die jungen Leute müssen natürlich herangezogen werden. Airbus lebt heute noch sehr stark durch die Produkte. So ein Flugzeug, so ein 380 oder 350, das sind natürlich Magneten, die Leute anziehen. Leider meistens die männlichen Bewerber, noch haben wir immer zu wenig Frauen. Aber klar, die müssen wir anlocken. Wir sind zum Glück, jetzt haben wir gerade den Fokus-Report gesehen, unter den besten deutschen Arbeitgebern. Mhm. Ich glaube, waren wir Nummer 1 in unserer Branche? Ich glaube ja, bundesweit. Sind auf 5. Auf Platz 5. Also das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Cool. Ja. Aber das Thema Innovation, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Da will jeder, der sich einen Job sucht, irgendwo was machen und wenn er auf so eine positive Landschaft stößt, dann ist das immer ein wichtiger Punkt. Ja. Also ein Daimler hat natürlich einen Vorteil, die können direkt mit ihrem Produkt an den Endkunden rantreten. Das können wir beispielsweise nicht. Daher ist so ein Automobilbrand wie Daimler sehr viel mehr im Bewusstsein der Menschen draußen vorhanden. Entsprechend werden sich die jungen Menschen dann auch Studium aussuchen, welches mehr dann auf eine Tätigkeit in der Automobilindustrie beispielsweise fokussiert. Und wir sind halt mehr so im B2B-Business unterwegs. Also unser Kunde. Die Privatscheichs, denen ihr Flugzeug verkauft, die wollen hier nicht arbeiten. Ja, genau, richtig. So ist das. Selbst mit Mitarbeiterrabatten wird das schwierig, so ein Corporate Jet mal mitzunehmen. Ja, und da ist dann auch gleich schon das Problem. Viele Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, dass in Hamburg eins der größten Verkehrsflugzeuge der Welt gebaut wird. Ja. Da erweckt man dann auch immer wieder Erstaunen, wenn man sowas erzählt. Insofern ist es für uns wichtig, auch über unsere Innovationsarbeit, sag ich mal, in die Welt hinauszugehen. Ja, klar. Ja. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über konkret die bionischen, additiv hergestellten Teile. Inwiefern, also ich meine, ich habe jetzt ein paar von den Dingern gesehen, sowohl während der Vorbereitung als auch jetzt hier. Kann man irgendwie zusammenfassend beschreiben, wie die Teile anders aussehen, typischerweise als klassisch hergestellte Teile? Ja, bei der additiven Fertigung gibt es immer so ein wichtiges Zitat, hätte ich fast gesagt, Complexity for free, ist immer das, was eigentlich der Kernbestandteil ist. Man kann hochkomplexe Produkte inzwischen herstellen. Das ist durch subtraktive Fertigung manchmal nicht möglich. Mhm. Und diese hochkomplexen Formen, die sehen wir halt sehr oft in der Natur. Und wir haben das Thema Bionik schon relativ früh in unsere Agenda mit aufgenommen, weil da der Leichtbau wirklich in Reinform existiert. Und wir betreiben inzwischen auch Bionic Networks innerhalb der Company mit Externen zusammen, um da den Austausch mit Experten und mit Universitäten voranzutreiben, um bionische Strukturen, Bastian sagte eben schon, Seerose ist ein sehr schönes Beispiel. Neulich hatten wir ein Projekt, wo die Nase, der Schnabel des Wanderfalken Gegenstand war, um Luftansaugung neu zu designen. Mhm. Also all solche Strukturen, wie wir sie vorfinden in der Natur, versuchen wir aufzugreifen, die Analogien zu finden und für uns in Designprinzipien zu übersetzen und nutzbar zu machen. Und dadurch den Leichtbau, was natürlich unser größtes Ziel ist, noch stärker zu unterstützen. Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, dass solche Bauteile, die sag ich mal bionisch optimiert sind und die additiv gefertigt wurden, eher organischer aussehen. Mhm. Ja? Also man findet bei solchen Bauteilen hin und wieder Stellen, die nicht mehr rund sind, sondern irgendwie gewachsen aussehen wir reden auch gar nicht mehr über rechte Winkel. Ja. Also das, was man normalerweise aus dem klassischen Maschinenbau her kennt, das spielt für uns eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Natürlich dort, wo das Bauteil wieder an andere Bauteile angebaut wird, ja, das wird immer noch nachbearbeitet, da sieht es dann meistens doch schon wieder ein bisschen so aus, wie in der alten Welt, möchte ich mal sagen. Aber grundsätzlich, die Bauteilästhetik an sich, die sieht schon wirklich so aus, als ob sie wirklich aus der Natur entnommen wurde. Filigraner, keine rechten Winkel, wie wir sagten, keine runden Kreise, hinterschnittige Bauteile, Bauteile mit Mikro. Was heißt hinterschnittig? Hinterschnitt bedeutet immer, jetzt wird es sehr technisch. Also bei Hinterschnitt habe ich immer ein Bauteil vor mir, welches in einem ganz bestimmten Bereich nicht mehr maschinell nachbearbeitet werden kann, weil es gewisse sogenannte Auszugsschrägen hat. Ja? Mhm. Ich kann gewisse Bereiche an diesem Bauteil mit meinem Maschinenkopf beispielsweise gar nicht mehr erreichen. Mhm. Und das sind dann Bereiche, die wir als hinterschnittig betrachten, weil sie beispielsweise innerhalb einer Kugelfläche liegen. Okay. Oder so. Ja? Aber durch additives Herstellen eben. Ganz genau, durch additive Herstellung kann man solche Strukturen relativ leicht erzeugen. Ja, okay. Wenn man sich dieses Bauteil, unser Bionic Bracket mal anschaut, dann ist es halt sehr filigran und es sieht ein bisschen aus wie verschiedene Finger. Ja. Ein wichtiges Element in unserem Designprozess ist halt die Topologieoptimierung. Durch unsere Software versuchen wir die tatsächlichen Lastverläufe, ja, genau, die in so einem Bauteil wirklich auftreten, nachzubilden, von den Aufnahmepunkten durch das Bauteil durch. Und genau an den Stellen, wo die Lastverläufe dann auftreten, auch Material dann entsprechend hinzukonstruieren und an den anderen Stellen entsprechend wegzulassen. Insofern entwickeln sich Formen, die wenig mit rechten Winkeln und geraden Linien und zu viel Symmetrie irgendwie zu tun haben, sondern oftmals wirklich gewachsene organische Strukturen zum Vorbild haben. Wo wir gerade schon von Konstruktion und Kraftlinien und so weiter reden. Ich kann sowas ja nicht unbedingt in einem klassischen CAD-Programm konstruieren. Weil, also ich meine, ich habe vor ganz furchtbar langer Zeit mal ein bisschen mit CAD-Programmen rumgespielt und da geht es halt vor allem um Geraden, Löcher, mhm, rechte Winkel und so weiter. Mhm. Man braucht da irgendwie eine andere Software. Die heißt zwar wahrscheinlich auch CAD-Programm, aber wie unterscheidet die sich von dem klassischen CAD-Programm? Also die neuen Software-Typen, an denen wir arbeiten, das sind sogenannte Topologieoptimierungstools. Das ist heute eigentlich auch schon Standard. Bei der Topologieoptimierung gibt man eigentlich immer nur noch einen Bauraum vor und ein Algorithmus berechnet dann anhand der Lasten, die auf diesem Bauraum wirken, dann eine innere Struktur, die perfekt für diese Lastfälle geeignet sind. So. Das heißt, der Computer schlägt erstmal ein potenzielles Design vor, welches optimal wäre, was dann nochmal nachkonstruiert wird, meistens welches verfeinert wird, wo virtuelle Versuche mitgemacht werden, also FE-Analysen werden damit gemacht. Finite Elemente. Finite Elemente und so weiter. Das ganze, also diese ganze Prozesskette, die normale Standardbauteile auch durchlaufen müssen, wird dann darauf angewendet und dann kriegt man eine Aussage, ob dieses Design wirklich optimal ist oder ob wir noch Lastspitzen irgendwo haben, die durch eine weitere Optimierung abgebaut werden kann. So, und das ist halt auch wirklich der Unterschied zu der herkömmlichen Herangehensweise. Normalerweise haben wir immer einen Stressingenieur, also der die Strukturen berechnen kann, und einen Designingenieur. Die beiden stimmen sich sehr eng ab. Und das Ganze ist dann ein manueller Prozess, wo der Designer einen Vorschlag macht, der Stressingenieur berechnet, sagt dann, du musst hier und dort nochmal nachbessern. Und dann wiederholt sich dieser Prozess so lange, bis man ein gutes Resultat hat. Und hier haben wir wirklich nur noch eine Person vor dem Rechner sitzen, die halt die Lastfälle kennt, diese definiert, den Algorithmus bedient und danach dann zu einem Bauteil kommt. Aber nochmal zu dem konkreten Vorgehen. Diese Bionic Bracket, die wir hier vor uns sehen haben, ich glaube, ich werde die in den Shownotes auch verlinken, dass die Leute sich das mal angucken können, weil wir jetzt ja auch drüber reden. Mhm. Mit was beginnt man da jetzt beim Konstruieren? Ist das quasi ein Block, wo ich eben sage, das Ding ist an 5 Stellen festgemacht und nimmt irgendwo auf der anderen Seite eine Last auf. Ganz genau. Damit sind die, und dann bildlich gesehen fräst der Rechner alles weg, was keine Last trägt. Ja, ganz genau. So ist das zu verstehen. Also der Halter, den wir hier haben, der hat 10 Anschraublöcher an der Unterseite und noch ein großes Loch für ein Gelenkauge, was etwas weiter oben ist. Und die Kraft, die muss halt von den 10 Anschraublöchern bis zu dem Gelenkpunkt kommen. Und der Rechner berechnet jetzt über einen Algorithmus genau, wie der Kraftverlauf aussehen muss. Mhm. Auch da gibt es verschiedene Algorithmen, ne? Da muss man schauen, welcher ist für den Anwendungsfall der richtige. Richtig, genau. Und gibt die besten Ergebnisse zurück. Aber wir experimentieren auch mit ganz anderer Software, wo man von der Fläche auskommt und mit Sculpting-Tools, wie sie aus dem Automobilbau für Karosseriebau zum Beispiel genutzt werden, uns von dem anderen Ende mal nähern und von außen, von der Form, die Teile designen und danach erst ins Innere gehen und schauen, wie können wir das dann statisch so relevant machen. Aber generell gilt ja, um es mal ein bisschen provokant zu sagen, dadurch, dass man da jetzt zu viel Material weglässt, das im Prinzip nicht nötig ist, dass es ja auch, dass man die Lastfälle sehr gut kennen muss. Weil es gibt ja sozusagen, wenn der Lastfall dann doch ein bisschen anders ist, quasi kein Backup-Material, was dann doch noch irgendwie hält, weil das hat man ja wegoptimiert. Also Voraussetzung ist, dass man die Lastfälle sehr gut kennt, oder? Ja, das stimmt. Also die Lastfälle müssen wir 100%ig kennen. Wir müssen auch sogenannte Abuse-Lasten kennen. Das heißt, was passiert, wenn das Bauteil beispielsweise überlastet wird und zusätzliche Zwangslasten auf das Bauteil einwirken. Was heißt Zwangslast? Wenn sich das Bauteil beispielsweise durch irgendeine andere Struktur, die auf dieses Bauteil einwirkt, verformt. Ja, dann habe ich eine, dann habe ich eine zusätzliche Last auf das Bauteil aufgebracht, welche sage ich mal, nicht zu dem ursprünglichen Lastspektrum gehört. Das ist eine sogenannte Abuse-Last und die muss ich natürlich auch kennen, um dann entsprechend das Bauteil auszulegen. So, ja. Das heißt, wir müssen das Bauteil hundertprozentig kennen und das ist natürlich sehr, sehr komplex. Deswegen wird es auch nicht damit getan sein, dass man einfach den Rechner machen lässt, sondern das Ergebnis, das muss immer noch verstanden werden. Ja. Es muss immer noch interpretiert. Genau, es muss interpretiert werden, es muss hinterfragt werden, bevor man da überhaupt einen Stempel für die Zulassung bekommt. Und vor der Zulassung ist natürlich auch noch eine ganze Reihe an Tests notwendig. Nur weil wir die jetzt anders konstruieren und anders herstellen, heißt das ja nicht, dass wir auf die Tests verzichten. Ja. Also es sind die gleichen Tests, die gleichen Anforderungen, die das neue Bracket erfüllen muss, wie das alte auch. Also die gehen Stunden, Tage, Wochen auf den Teststand, werden gerüttelt und geschüttelt, bis sie brechen, damit wir genau belegen können, dass die diese Lastfälle alle unterstützt werden. Wie ist das aus Sicht der Behörde? Interessiert die sich dafür, wie ihr das baut oder guckt die sich nur die Tests an? Also ist Zulassung von sowas ein Problem, wenn sie die Tests besteht? Oder wenn es die Tests besteht? Nein, die Zulassung ist eigentlich kein Problem. Gerade bei dem Halter, den wir hier vor uns sehen, den haben wir 13 Mal gebaut. 12 Mal wurde er einer Zerstörungsprüfung unterzogen, wodurch wir halt eine statistische Absicherung machen können, um zu sehen, dass jeder Halter auch in einem gewissen Spektrum gleich performant ist. Und ein Halter wurde dann in einem Testflugzeug eingebaut und fliegt seit dieser Zeit in der A350. Okay. Und zulassungstechnisch ist es so, dass wir im Vorfeld sehr häufig sogenannte Engineering-Tests machen. Das heißt, wir bauen das Bauteil, packen es dann auf einen eigenen Prüfstand und gucken überhaupt erstmal, was passiert. Im späteren Verlauf macht man dann Qualifikationstests, wo man dann auch wirklich die Behörden zu einem gewissen Zeitpunkt mit einbindet, die dann auch vorbeikommen, sich die Tests angucken, diese Tests dann abnehmen und gegebenenfalls auch noch ein paar Fragen stellen, die sie haben, wo Airbus dann wiederum dran arbeiten muss, um hier Klarheit zu schaffen. Ja. Aber es ist ja auch nicht nur Airbus, die an die Behörden rantreten, auch die Triebwerkhersteller und andere Firmen aus unserem Ökosystem sind mit der Technik unterwegs. Und insofern sind verschiedene Firmen bei den Behörden vorstellig. Das Thema ist also sehr präsent. Und am Ende ist das Thema ja auch keine schwarze Magie. Wir reden hier über schweißbare Materialien. Also wir reden dann auch oft über den normalen Schweißprozess. Es werden Metallpulverteile mit einem Laser zusammengeschweißt, sodass die Analogie da ist. Und über die Schiene dann auch die Qualifizierung vereinfacht wird. Ja, da kommen wir später nochmal drauf, auf das konkrete Herstellungsverfahren dann. Nochmal ganz zurück, es geht bei euch ja vor allem darum, dass unnötiges Material auch immer unnötiges Gewicht ist. Also es geht vor allem um leicht, richtig? Ja. Und es geht auch vor allem um Struktur. Und wenn man jetzt von bionisch hört, na, da kommt dann gleich die Idee, ja, wir fliegen wie ein Vogel und wissen dann, wie der Flügel schlägt oder wir haben irgendwie eine Spinne, die irgendwie komisch läuft. Es geht bei euch vor allem um Strukturen und weniger um Bewegung. Kann man das auch so sagen? Also wir machen eigentlich beides. Und da muss man auch eine klare Abgrenzung machen. Wir reden einmal über den Ansatz der Bionik als Innovationsprozess an sich, wo wir wirklich mit Leuten beispielsweise von der Hochschule Bremen zusammenarbeiten, wo der Studiengang Bionik beheimatet ist, den wir eine gewisse Aufgabenstellung geben. Beispielsweise macht man ein Konzept für einen Flügel, der sich bewegt wie bei einem Vogel, ja, wo man wirklich ein komplettes System versucht, bionisch umzusetzen. Wir nutzen dieses Wort aber auch aufgrund der natürlichen Algorithmen, die wir zur Berechnung nutzen für Strukturbionik, möchte ich mal sagen. Ja, obwohl es eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Ja. Also das eine ist die gänzliche Systembetrachtung und das andere ist die Anwendung von Algorithmen auf ein konkretes Bauteil. Das ist gerade im angloamerikanischen Bereich immer relativ komplex, weil mit Bionic, und wir nennen das hier jetzt Bionic Bracket oder Bionic Partition oder Bionic Chair oder sowas, das weckt dann im angloamerikanischen Bereich immer sehr schnell Assoziationen mit, ja, es gab es noch den 6 Millionen Dollar Man, ja, der dieses bionische Auge hatte und dann einen super starken Arm hatte und so weiter, wo es wirklich mehr so um das Thema Robotik geht und um solche humanoiden Ansätze. Ja, im Englischen würde das dann eigentlich Biomimicry heißen. Mhm. Aber wir glauben, dass das halt eine sehr schöne Wortkomposition ist, die gerade im deutschen Bereich sehr gut zieht. Deswegen haben wir das so genannt. Ja. Und der Grund, warum ihr sozusagen diese bionische Geschichte und die 3D-Druck bzw. Additive Manufacturing-Geschichte gemeinsam macht, oder wenn man das gern gemeinsam betrachtet, ist, weil sich solche komplexen Strukturen nicht an der Drehbank oder an der Fräsmaschine bauen lassen. Richtig, genau. Wir haben da drüben eine Bauplattform stehen. Vielleicht können wir die auch nochmal als Bild dann in den Podcast mit reinbringen. Das sind Mikrofachwerke. Mhm. Und die gehören zu einem der größten 3D-gedruckten Bauteile, die wir letztes Jahr, oder welches wir letztes Jahr in Las Vegas vorgestellt haben, einer Kabinentrennwand, einer sogenannten Bionic Partition. Ah. Und dort haben wir beispielsweise mit einem Schleimpilz-Algorithmus gearbeitet, um ein Netzwerk an Strukturen zu machen. Und dieses Netzwerk an Strukturen haben wir dann mit einem Knochenalgorithmus kombiniert, welches dann die sehr schwer zu fertigende Strukturen generiert hat. Und mit einer normalen Fräsmaschine könnte ich sowas überhaupt nicht herstellen. Ja. Und gerade an dieser Stelle liegt der Clou, dass wir nur durch die additive Fertigung solche neuen Strukturen jetzt überhaupt bauen können. Mhm. Ich muss, obwohl Schleimpilz-Algorithmus, Knochen-Algorithmus. Also es ist eigentlich relativ einfach. Zur Optimierung unserer Bauteile nutzen wir Algorithmen, wie wir es gerade auch schon besprochen hatten. Der CEO von Autodesk, das ist eine Softwarefirma aus Kalifornien. CAD-Hersteller, ein klassischer. Der hat mal gesagt, Algorithmen sind die nächsten Star-Designer. So, und für uns ist es natürlich sehr, sehr interessant, die Funktionsweise zu verstehen. Und wir haben hier einen Schleimpilz-Algorithmus genannt. Also als Star-Designer finde ich, sollte ich noch einen anderen Namen zulegen. Okay, sorry. Und wir haben hier beispielsweise einen Schleimpilz genommen, weil ein Schleimpilz, wenn er im Wald auf dem Boden lang kriecht, Netzwerke macht. Ja? Mhm. Also er sucht nach Futterquellen, und wenn er eine Futterquelle gefunden hat, dann entsteht zwischen dem Hauptkörper des Schleimpilzes und der Futterquelle eine starke Verästelung. Mhm. Ja, und der kriecht halt in 360 Grad auf dem Boden herum und sucht halt nach Futterquellen. So, und bildet dadurch dann diese Netzwerke aus, die dann immer zum Hauptfruchtkörper zurückführen. Und dieses Verhalten, das haben wir in einer Optimierungssoftware zusammen mit Autodesk in diesem Fall nachgeahmt und haben gesagt, wir suchen jetzt nicht nach Futterquellen, sondern wir suchen nach strukturellen Anbindungspunkten. Yeah. Das heißt, wir haben auch irgendwo angefangen, eine Struktur aufzubauen, die sich dann immer weiter verästelt hat, bis wir dann alle Punkte in unserer Kabinentrennwand mit Struktur gefüllt haben. Und zwar so, dass wir die Vorgaben, die im Lastenheft standen, an Lasten, bis wir die erfüllen konnten. So, und da ein Schleimpilz per se nicht stabil ist oder steif genug ist, weil er auf dem Boden herumkriecht, mussten wir einen zweiten Algorithmus da mit reinbringen. Und das war mal ein Knochenalgorithmus. Mittlerweile sieht die Struktur eher aus wie bei einem Eiffelturm, sehr regelmäßig, weil unsere Stressingenieure dann doch sehr von dem Resultat erschrocken waren, was ein Knochen gemacht hat oder ein Knochenalgorithmus gemacht hat, weil der sehr wilde Strukturen generiert hat. Und so haben wir dann zusätzliche Vorgaben reingebracht, wie Symmetrievorgaben beispielsweise, sodass auch unsere Ingenieure wiederum diese Struktur besser verstehen und bewerten können. Das ist interessant, ja. Und durch die Kombination von Schleimpilz und Knochen haben wir dann ein dreidimensionales, sehr komplexes eine Verästelung gebaut. Ich hatte mal mit jemand geredet, da ging es um die Optimierung der Beladung eines Containerschiffs, sodass mit möglichst wenig unnötigem Hin- und Herstapeln die Container auch wieder entladen werden können. Und das wird natürlich auch über Computer gemacht, logischerweise. Mhm. Aber er sagte, er hat das Problem, dass wenn er den Algorithmus so laufen lässt, dass er quasi optimale Ergebnisse erzielt, dann verstehen die Leute nicht mehr, was der tut und trauen dem Ergebnis nicht. Und das klang gerade ähnlich. Ja, genau. Ja, wenn es zu abgefahren ist, das Ergebnis, dann wird es nicht akzeptiert, weil niemand glauben kann, dass es so stimmt. Auch da ist Kulturwandel wieder ein Thema. Genau. Das ist absolut. Nicht nur Innovationskultur, das ist auch Designkultur. Und Artificial Intelligence ist übermorgen auch bei uns. Also da werden wir uns an sowas noch deutlich gewöhnen müssen. Ne? Ja. Dann lassen wir mal konkret über die Methoden reden, die ihr verwendet. Ich meine, 3D-Drucken, den Begriff kennt jeder. Ich weiß, dass jeder, der es ernsthaft betreibt, den Begriff nicht mag, sondern eher dieses additive Manufacturing verwendet. Oder? Kann man so sagen? Ja, man muss halt unterscheiden. Ne? Wenn wir über die Gartner Hypecycle reden, dann sieht man schon, dass das 3D-Drucken nicht 3D-Drucken ist, sondern dass man da zwischen Consumer 3D-Printing unterscheidet und das Industrial und Enterprise 3D-Printing eine ganz andere Dimension hat. Das, was wir hier hauptsächlich tun, gerade im Metallbereich, das ist halt das Laserschmelzen, wo wir im Pulverbett unterwegs sind, also eine feine Pulverschicht auftragen und der Laser in der Anlage über einen Spiegel umgelenkt an den Stellen das Metallpulver zusammen schmilzt oder schweißt, an denen das Bauteil dann wachsen soll. Und Lage für Lage wird halt an den richtigen Stellen wieder zusammengeschweißt und das Bauteil wächst in einem Pulverbett zusammen, nach oben zusammen und kann danach aus diesem Pulver heraus entfernt werden. Es hat insbesondere auch den Vorteil, dass man das nicht nur mit irgendwelchem komischen Plastik machen kann, sondern mit ernsthaft lastfähigen, stabilen Materialien. Alles, was pulverisierbar ist quasi genau. Und dann schmilzt oder schweißbar. Ja. Theoretisch auch Gold und ja, bisschen teuer. Aber auch da gibt es schon Business Cases, dass die Juweliere oder die Goldschmuckhersteller sehr kreatives Design plötzlich in einem kleineren Format natürlich, wenn man nicht so viel für Schmuck braucht, dann dort zusammenschmelzen und auch andere Geschäftsmodelle dahinter legen, dass man nicht mehr sich große Goldklumpen anschaffen muss, sondern dann wirklich nur noch für das Objekt bezahlt, was am Ende dabei rauskommt. Den Prozess, den Michael gerade beschrieben hat, ist das sogenannte Selective Laser Melting Verfahren. Wenn man über Metall redet, wenn man über Plastik redet, ist es das Selective Laser Sintering Verfahren. Das beforschen wir natürlich auch, weil wir gerade im Bereich Kabine sehr viele Anwendungen dafür haben. Wir beforschen aber eigentlich auch sämtliche andere additive Herstellungsverfahren. Da sei beispielsweise noch einmal das FDM-Verfahren genannt. First Deposition Modeling. Modeling ist oder Molding. Man findet, glaube ich, beide Bezeichnungen. Also bei mir steht tatsächlich ja Modeling im Plan hier, aber Molding, egal, keine Ahnung. Ist auch egal. Also das ist dieses Verfahren, was man von den Makerbots dieser Welt her kennt, wo ein Filament, also in Form eines Drahtes, dann zugeführt wird und in einer Düse aufgeschmolzen wird. Und die Düse fährt dann eine Kontur ab und dadurch wächst dann das Bauteil. Ja. Ja. Okay. Aber wir haben auch das HDR-Verfahren, High Deposition Rate. Das ist mehr so dieses klassische Auftragsschweißverfahren, das hat Ähnlichkeiten zum FDM-Verfahren. Da haben wir auch eine Düse, wo aber ein Draht zugeführt wird, der aus Metall besteht und man dann Schicht für Schicht einen Metalldraht in einer entsprechenden Kontur aufschmilzt. Mhm. Ja, das wird bei uns auch beforscht. Und letztendlich könnte man bei den Verfahren, die ein Laser zum Generieren der Bauteile nimmt, letztendlich auch einen Elektronenstrahl nehmen. Das ist dann Elektrobeam. Das beforschen wir auch. Okay. Inwiefern ist es so, dass jedes Verfahren nur für bestimmte Materialien geeignet ist? Oder ist es so, dass ein Verfahren mit bestimmten Formen nur zurechtkommt? Oder wie ist da der Zusammenhang? Also offensichtlich, es muss sich pulverisieren lassen, wenn man diesen Laserbeam-Mechanismus verwenden will. Das ist eine Voraussetzung, denke ich. Genau. Jedes Verfahren hat so seine Vor- und Nachteile. Im Prototypenbau, wir haben in dem MakerBot schon gehört, da nutzen wir halt ganz viel einfache FDM-Drucker um schnell relativ grobe Strukturen, weil die Auflösung da nicht so gut ist, hinzubekommen. Wenn wir ins Laser Sintering gehen, im Kunststoffbereich, da gibt's auch schon super Auflösungen, auch Vielfarbdrucke, die in so einer Art Inkjet-Verfahren dann produziert werden. Typischerweise nimmt man dort dann Materialien wie ABS, also die im Flugzeugbau nicht zulassen. Heißt ABS? Das sag ist eine Abkürzung für Standard Plastik, für Kunststoff. Ja, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen. Das ist aber eine Abkürzung für eine ganz bestimmte Plastiksorte, die man ganz viel im Automobilbau findet, die aber im Flugzeug nicht zugelassen werden kann. Das wird als Material dort eingesetzt. Genau. Und die Metallpulverbettverfahren, die wir uns halt anschauen, die sind halt extrem hochauflösend. Wir können sehr feine Strukturen damit produzieren. Elektronenstrahl ist ein bisschen gröber, dafür schneller. Also so muss man immer abwägen, welche Technologie für das Bauteil gerade die richtige ist und ob man noch die Chance hat, an den Flächen, die man dann später als Funktionsflächen braucht, noch Nachbearbeitung machen kann. Also die meisten Bauteile sind nicht fertig, wenn sie aus dem Gerät entnommen werden, sondern müssen nochmal durch eine Wärmebehandlung oder andere Verfahren, die Struktur festigen. Und Funktionsflächen, wo nochmal die Anbauteile an andere Strukturelemente dann erfolgen, ja, da die müssen nochmal nachgefräst werden, poliert oder gebohrt. Ja. Das gehört natürlich auch dazu. Also beim Elektrobeam-Verfahren, da nutzen wir meistens Stahl, der aufgeschmolzen wird entsprechend. Bei den laserbasierten Verfahren sind das mehr Aluminiumlegierungen oder auch Titan. Das sind, also gerade Aluminium und Titan sind ja auch genau die Werkstoffe, die die Fliegerei ganz gern sowieso einsetzt, ne? Weil leicht und teuer. Ja. Nee, leicht und stabil. Ja, wir haben aber auch gewisse Stahlkomponenten. Also findet man nicht so häufig, aber für hochbelastete Bauteile. Ja, Fahrwerk. Im Fahrwerksbereich, genau. Richtig. Wie groß sind denn die Dinger, die ihr bisher da hergestellt habt? Wie muss ich das vorstellen? Ja, das ist ein spannendes Thema. Die Bauraumgröße der Drucker, die wir heute sehen, die entwickelt sich rasend schnell weiter. Wir kriegen eigentlich jedes Jahr neue Maschinen, die vom Bauraum her wachsen. Die X-Line 2000, kennst du den Bauraum auswendig? Wenn wir über eine Concept-Laser-Anlage sprechen, ja, die mit denen wir viel machen. Ja, aber das ist dann schon mal Maßstab. Die hat 800 mal 500 mal 450 Millimeter. Also das ist schon für ein Pulverbettverfahren in Metall gigantisch. Mhm. Ja. Und die, ein Zulieferer von uns in Südafrika zum Beispiel baut jetzt eine Anlage, ein Einzelstück wird das erstmal, das eine Bauraumlänge von 2 Meter haben soll im Pulverbett. Also ne, jeder forscht dran, die Maschinen besser und größer und schneller zu machen. Die Laser sind natürlich die nächste Dimension, die wächst von der Kraft her, von der Schnelligkeit, von der Anzahl der Laser her auch. So dass man von der heutigen Produktlandschaft, die man sich so kaufen könnte, nur schwer auf die morgige oder übermorgige schließen kann. Das wird sich also exponentiell weiterentwickeln hinsichtlich Größe und Geschwindigkeit. Ja. Gut, aber heutzutage sind wir halt immer noch auf relativ kleine Bauräume beschränkt. Typischerweise sind die 250 mal 250 mal 280 Millimeter groß. Das, was wir gerade beschrieben haben, das ist dann so die nahe Zukunft. Ja, das wird. Genau, damit kann man heute zumindest verlässlich planen. Ja, Und da kommen wir, weil der Bauraum halt beschränkt ist, auch in die Ecke, dass man über hybride Fertigung mehr nachdenkt. Wir reden hier über schweißbare Materialien. Das heißt, wenn wir also intelligent designte, bionisch leichtgewichtige oder auch multifunktionale Teile in der additiven Fertigung herstellen, dann können wir im nächsten Bearbeitungsschritt immer noch sagen, jetzt schweißen wir größere Bauteile ran und machen daraus über diese Art hybride Fertigung das große Bauteil fertig. Typischerweise sind die Maschinen, die mit Plastik, also mit Polyamid beispielsweise funktionieren, größer als die Metallanlagen. Wenn wir jetzt mal aufs Pulverbett oder aufs FDM-Verfahren gucken, die können dann so 900 mal 600 mal 300 ungefähr. Aber immer noch Submeter. Ja, Submeter immer noch. Richtig groß wird's dann, wenn wir über das HDR-Verfahren, also High Deposition Rate, also das Auftragsschweißen reden. Das ist nahezu unbegrenzt. Also im Freeform-Bereich am Druckerarm. Genau. Beispielsweise beim Laserzentrum Nord, die hier in Hamburg im Bergedorf sitzen, mit denen wir zusammen forschen. Die haben eine große Laserschweißportalanlage. Da reden wir über Meter, die wir damit abbilden können. Was wird dann mit sowas gebaut? Was für Teile? Also die Anlage beim LZN, die war, glaube ich, mal dazu da, um irgendwie Schiffsrümpfe zusammenzuschweißen. Aber je nach, also da könnte man jetzt auch einen anderen Kopf drauf bauen und dann auch additiv fertigen. Ja. Aber da ist wieder die Abwägung notwendig. Ne? Wollen wir feine Strukturen haben, dann sind wir wieder im Pulverbett. Wollen wir schnell und etwas gröber, können wir uns das leisten, dann sind wir eher im HDR-Bereich. Genau, also Sie hatten gerade nach einem Bauteil gefragt, welches wir in der Größe machen. Da gibt es beispielsweise das sogenannte Cruciform. Das ist ein Bauteil, das sieht wirklich aus wie ein Kreuz im Querschnitt, ist mehrere Meter lang und das ist quasi die Anbindung des Flügels an den Rumpf. Ja, das ist normalerweise ein Schmiedebauteil, welches dort eingesetzt wird und dort könnte man sich natürlich vorstellen, dass man sowas irgendwann mal additiv fertigt. Ihr hattet gerade schon oder schon mehrmals angesprochen, Trade-offs, Kosten und so weiter. Über die Vorteile haben wir schon ein bisschen geredet, können wir nachher vielleicht dann mal in Detail drüber gehen, aber wie sieht es denn aus mit Nachteilen? Ich habe immer gehört, dass 3D-Drucken, also aus der Konsumersicht jetzt wieder, sich eben insbesondere dann eignet, wenn man kleine Serien hat, wenn man wenig Teile braucht, weil ich halt keine Halbzeuge oder Werkzeuge bauen muss vorher, aber dass, wenn man in Richtung Serie geht, dieser Mechanismus oder das Verfahren einfach teuer ist und sich das dann wieder nicht so richtig lohnt. Wie seht ihr das? Und ist das in der Fliegerei vielleicht nicht so, weil da die Serien eh klein sind und eh alles teuer? Ja, endlich haben wir mal einen Vorteil. Ja, kann ja sein. Naja, im Vergleich zum Automobilbau zum Beispiel ist das wirklich ein Vorteil. Wir können mit unserer relativ kleinen Seriengröße diese Technologie gut einsetzen, während der Automobilbau, der zigtausende Bauteile bräuchte pro Tag, da anders rangeht. Der nutzt das genauso, aber der schaut nicht auf das Bauteil selber, sondern eher auf den Formenbau. Also wenn die neue Formen brauchen, dann werden die Formen halt additiv hergestellt und schnell mal im Design optimiert und dann wird wieder gegossen, gezogen und die Stückzahl kann erreicht werden. Aber da kriege ich ja dann doch viele von diesen hinterschnittigen Formen nicht hin damit. Ja, also da haben wir additiv, aber nicht unbedingt bionisch. Genau, sozusagen. Ist nicht immer möglich. Also ich kann das vielleicht mal am Beispiel der Bionic Partition machen, die wir jetzt gemacht haben, weil die wirklich derzeit alles sprengt, was oder sehr stark an die Grenzen geht, dessen, was überhaupt erreichbar ist. Dort ist es so, dass dieses Bauteil in mindestens 900 Stunden generiert wird in mehreren Arbeitsgängen. Also wir sprechen ja auch über 116 Bauteile. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, 900 Stunden mal einen Maschinenstundensatz von X, dann steckt da schon richtig Geld drin. Ja. Und dort ist es halt so, dass wir dieses Projekt trotzdem durchgezogen haben, um halt die Hersteller von solchen Maschinen oder von solchen Druckern wirklich dahin zu bringen, die richtige Maschine für uns auch mitzuentwickeln. Ja, das bedeutet, dass wir so eine Kabinentrennwand nicht mehr in 116 Bauteilen und 900 Stunden in der Zukunft aufbauen, sondern in naher Zukunft in 10 Bauteilen und dafür nur noch in 100 Stunden. Ja. Mhm. Und dieser Faktor von 9, also von 900 Stunden, um auf 100 Stunden runterzukommen, das ist nicht so weit weg. Ja, das lässt sich durchaus mit heutigen technischen Mitteln innerhalb der nächsten 3 Jahre umsetzen. Mhm. Und wenn wir so weit sind, dann kann man mit so einer Technologie auch etablierte Technologien wie Gussverfahren sehr stark unter Druck setzen, möchte ich mal sagen. Ich meine, die Investition in die sicherlich nicht billigen Maschinen ist dann aber vermutlich weniger das Problem, weil die ja flexibel einsetzbar sind. Ich kann ja mit jeder Maschine, mal abgesehen jetzt von der Größe und dem Material und dem Herstellungsverfahren, aber prinzipiell kann ich ja jede für alles verwenden. Gibt auch keine Umrüstzeiten und so weiter. Ja, Umrüstzeiten gibt es schon noch. Die Maschine muss ja eingerichtet werden. Typischerweise bauen wir unsere 3D-gedruckten Komponenten auf einer Metallplattform auf. Das ist eine Platte, eine quadratische Platte. Okay. die 20 mm dick ist. Die muss natürlich eingerüstet werden. Also es ist nicht hundertprozentig automatisch. Okay. Es ist übrigens auch so, dass man die Teile, wenn sie aus dem Drucker rauskommen, Michael hatte das auch schon angesprochen, dass man die nicht sofort einsetzen kann, weil sich normalerweise 13 weitere Prozessschritte anschließen an das Generieren der Bauteile. 13, also 13, genau. Okay, also da sei ein bisschen ein paar davon nennen. Also da sei beispielsweise der HIP-Prozess genannt. Das ist Hot Isostatic Pressing. Da kommen die Bauteile quasi in einen Ofen rein, der mit mehreren 100 Bar Druck beaufschlagt wird und dann kompaktieren sich die Bauteile bei einer Temperatur von 350 Grad über 4 Stunden dann in dem Ofen unter dem sehr, sehr hohen Druck, sodass wir kaum noch Porosität in dem Bauteil drin haben. Ja, das ist beispielsweise. Oder der Fräsprozess muss nachgeschaltet werden. Alle Flächen, die irgendwie funktional sind, wo andere Bauteile angeschlossen werden, das müssen top akkurate Oberflächen sein, die müssen nachgefräst werden, beispielsweise. Wärmebehandlungen schließen sich noch weiter an. Dann möchte man vielleicht noch die Oberfläche entsprechend durch elektrochemisches Abtragen veredeln, ja, um die Rauheit der Oberfläche zu verbessern. Das ist gerade in der Primärstruktur von großer Bedeutung, da wir dort sogenannte Fatigue-Anforderungen haben. Das bedeutet, dass die Bauteile auch bei Wechselbelastungen sehr langlebig sein müssen. Und desto gröber die Oberfläche ist, desto eher entstehen an der Oberfläche potenziell Risse. Mhm. Und das muss dann durch entsprechende Oberflächenbehandlungsverfahren unterdrückt werden. Dann werden die meisten Bauteile gerade in der Primärstruktur auch noch einem CT-Scan unterzogen, damit man sehen kann, wie die Bauteile innen drin wirklich aussehen. Gut, Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle. Ja, okay, ja. Und so weiter. Also es ist nicht so, dass man heute die Teile aus dem Drucker rauskriegt und diese dann sofort im Flieger einbaut. Ja. Wobei Qualitätskontrolle natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn wir jedes Bauteil im Nachgang nochmal durch ein CT schieben müssten, dann ist die Prozesszeit insgesamt auch wieder im Eimer. Das Ziel ist es also, prozessbegleitende Qualitätskontrolle hinzukriegen, dadurch, dass wir jeden Parameter während des Druckprozesses überwachen können, sei es Farbtemperatur oder Pulververbrauch oder sonstige Parameter, die notwendig sind. Genau, also ich meine, man muss überhaupt auch eine gewisse Determinismus da reinbringen, auch was zum Beispiel die Qualität des Materials, Spannungen, irgendwelche Maschinen im Bereich arg lang her, da gibt's doch so komisch, egal. Also, dass das Material auch homogen genug ist, dass es dann die Last, die man ihm zurechnet, auch tatsächlich tragen kann. Genau. Sind wir da schon so weit oder ist das eben derzeit noch nicht so und deshalb muss man im CT überall reingucken? Na, die Materialanforderungen sind extrem hoch und natürlich prüfen wir, dass das Material, was dann in die Maschine kommt und verwendet wird, unseren Anforderungen entspricht hinsichtlich Reinheit und Korngröße und all unseren Anforderungen. Das ist halt, also Material ist wichtig, aber bei jedem Teil, wir hatten eben über Spannungen gesprochen, ähnliches, bei jedem neuen Teil, was wir als Projekt uns vornehmen, lernen wir wieder. Ja. Es ist nicht so, dass wir einmal sagen, Mensch, jetzt machen wir ein Redesign von Teil A für additive Fertigung und drucken das und sind fertig. Bei jedem Teil sehen wir, dass wir mehrere Iterationsschleifen im Design haben, weil wir halt sehen, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie wir sie eigentlich vorhergesagt haben oder vermutet haben. Ja. Wir lernen also bei jedem Schritt und diese Learnings, die kommen dann alle wieder in unsere Designprinzipien zurück, damit die nächsten Bauteile schneller richtig werden. Ja. Mhm. Gibt's Beschränkungen, Limitierungen bezüglich der Form? Wir haben vorhin schon gesagt, im Prinzip hat man viel mehr Flexibilität als bei einer Fräsmaschine. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch teilweise Dinge abstützen muss, dass man Stützpfeiler, keine Ahnung, wie gibt's da Limits? Also eigentlich grundsätzlich nein. Beim Aufbau der Form gibt es eigentlich keine Limitierungen. Man muss allerdings darauf achten, wie solche Formen aufgebaut sind. Nehmen wir beispielsweise mal ein Rohr, welches eine innere Verästelung hat. Mhm. Ja, da muss die innere Verästelung so dann aufgebaut sein, dass ich keine Stützstrukturen benötige, weil ich diese nicht mehr entfernen kann. Wenn man nicht reinkommt, ja. Das heißt, der Designer muss in der Lage sein, eine sich selbst abstützende Struktur innerhalb des Rohres aufbauen zu können. Das ist ein großer Trend. Der Nachteil ist, man kann nicht mehr reingucken und wirklich sehen, wie denn dieses Mikrofachwerk innerhalb des Rohres aussieht. Aber dennoch glauben wir, dass sich das in Zukunft auch durchsetzen wird. Und wie schon angesprochen, benötigen wir halt Stützstrukturen in einigen Bereichen, die im Nachgang dann natürlich entfernt werden. Und gerade wenn wir über Mikrofachwerke reden oder über Strukturen, die innerhalb geschlossener Flächen sind, ist dann wirklich auch darauf zu achten, dass die Anzahl der Stützstrukturen reduziert wird. Also das ist jetzt auch ein neues Kompetenzfeld, was sich entwickelt für unsere Konstrukteure. Ne? Das ist nicht mehr am Cartier sitzen und mit geraden Linien das Bauteil bauen, sodass es subtraktiv gefertigt werden kann. Jetzt kommt das Thema Stützstrukturen dazu. Wie kann ich also so intelligent designen, dass sich das Bauteil dann selber abstützt? Und der nächste Schritt, wie kann ich das so im Bauraum positionieren, dass am Ende die Qualität an den Stellen, wo ich sie hochhaben will, auch rauskommt und ich insgesamt möglichst wenig Stützstruktur verbrauche, die im Nachgang wieder die Prozesse verlängern würde. Mhm. Aber ansonsten sehen wir da keine Limitierung derzeit. Also es ja, ich kann keine Kugel machen, wo kein Loch drin ist. Ne? Das Pulver kriege ich nicht mehr raus, also kein Hohlkörper. Ja, stimmt. Ja. Da muss man schon darauf achten, dass man das auch wieder vom Pulver befreien kann. Ja. Nee, ansonsten sind die Freiheitsgrade halt also überhaupt, sehr hoch. Überhaupt geschlossene Formen ohne Loch geht nicht. Ja. Ja. Stimmt. Ja, es kommt auf das Verfahren drauf an. Ne? Im HDR-Verfahren würde sowas bestimmt funktionieren beim Auftragsspeisen. Wenn man weil kein Pulver da ist. Ja, FDM kann es auch, genau, aber im Pulver wird das nichts. Ja, klar. Aber wir hatten vorhin auch über die Anlagen gesprochen. Ja. Heute sind es tatsächlich multifunktionale Anlagen, wo man alles drin drucken kann. Aber wir haben auch gesagt, Serie. Aber schon immer ein System, ein Prinzip. Ja, wenn wir so eine Pulverbettanlage nehmen, dann kann ich da heute ein Bracket drucken, morgen eine andere Halterung oder irgendwas anderes. Der Trend wird aber unter Umständen auch dahin gehen, dass wir neue Anlagen sehen werden, die bauteilspezifisch sind. Mhm. So, damit wir die Anforderung von zumindest ein bisschen Serie realisieren können, kann es dazu kommen, dass wir Anlagen haben, die einfach eine andere Form haben, anderes Pulverbett, was dann vielleicht lang ist und flach, weil wir ein langes, flaches Bauteil lasern wollen und das dann nur dieses Bauteil macht. Weil wir wissen, die benötigte Stückzahl erfordert, dass wir drei Maschinen nur mit diesem Bauteil fahren lassen. Ist ganz interessant, weil wenn wir mal so nochmal versuchen, ein bisschen durch die verschiedenen Vorteile von den Verfahren durchzugucken, dann also eins davon ist ja, dass ich mit einer Maschine alles Mögliche drucken kann. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine Idee ist, nicht mehr an allen möglichen Flughäfen auf der ganzen Welt Ersatzteile zu lagern, sondern einfach zwei, drei Drucker hinzustellen und dann je nachdem, was der Kunde braucht, halt so ein Teil rauszudrucken. Das geht natürlich nur mit General-Purpose-Maschinen, weil sonst habe ich den Vorteil nicht mehr. Na? Genau. Ja, das ist natürlich ein neues Geschäftsmodell, auch für unsere Kollegen vom Spares-Business, dass die Bedarfe für großen Lagerraum, Fläche und gebundenes Kapital entsprechend reduziert werden, dadurch, dass man eine General-Purpose-Druckmaschine dahin stellt und sagt, on demand kann sich die Airline oder der Hersteller entsprechend die Ersatzteile da drucken. Mhm. Da gibt es ganz neue digitale Geschäftsmodelle, weil wir über unsere Cargo-Roller, das sind die Rollen, die Container im Frachtraum bewegen, da hatten wir ein Projekt laufen, und gesagt, dass wir in dieser Dimension neue Geschäftsmodelle aufbauen können, die uns in digitale Güter im Prinzip bringt, weil wir nur noch das File dieses Cargo-Rollers zum Download anbieten müssten, damit sich die Airline ein Ersatzteil oder auch ein Tuning-Teil, wenn wir das neue den neuen Roller bionisch noch ein bisschen leichter designen können, selber vor Ort ausdrucken können. Ja. Und entsprechend stellen sich die nächsten Fragen, wie sichere ich den Prozess ab, dass nicht jeder plötzlich das File drucken kann Teile in ein Flugzeug kommen, die nicht von uns sind oder nicht zugelassen sind. Ja. Da haben wir zum Glück in der Luftfahrt, wie auch in anderen kritischen Branchen, noch einen doppelten Boden drin, dass wir unsere Form One, unsere Dokumentation ja. immer dabei behalten müssen, bevor solche Teile wirklich ins Flugzeug kommen. Ja. Ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, wenn solche Teile oder wenn Ersatzteile dann zum Beispiel nicht die nötige Dauerfestigkeit nachweisen können, dass man dann trotzdem, wenn jemand irgendwo ein Problem hat, ein Ersatzteil druckt, damit 2 Wochen fliegen darf, bis man dann wieder an der Base ist, wo man dann das richtige Ersatzteil einbauen kann. Sollten wir aber den Behörden vorschlagen. Okay, okay. Ja, also die heutige Anlagentechnik ist aber noch nicht reif dafür. Nee, klar, das ist schon also Zukunftsmusik. Wir hatten über diese 13 Prozessschritte gesprochen, die sich anschließen. Ja. Also ich glaube kaum, dass sich ein Airport den Luxus gönnen wird, sich eine große Halle hinzustellen, wo man das alles bewerkstelligen kann. Ja. Also für einfache Bauteile. Heute eher die Logistiker, die hier vorbeikommen und sagen, ja, genau. Mensch, was passiert denn da gerade? Wir müssen gar nicht mehr die großen Bauteile durch die Gegend fahren. Riesen Aluminiumblöcke zum Fräswerk und die Späne wieder weg. Das ist dann nicht mehr. Ja. Was bleibt denn für uns noch? Und welche neuen Geschäftsmodelle können wir uns da vorstellen? Ja. Müssen wir uns vielleicht selber so eine Druckzelle in aller Welt mal hinstellen, weil wir vom Logistiker auch zum Drucker werden müssen? Ja. Also die sind da alle hellwach, die gesamte Logistikindustrie. Und ich glaube, alle waren auch schon mal hier und haben sich da auf Stand gebracht. Wir hatten die Großen schon alle hier. Ja. Braucht man dann auch weniger Material? Hast gerade von Spänen geredet. Kann ich die Späne üblicherweise wieder einschmelzen und wiederverwenden oder sind die wirklich verloren? Nö, es gibt zu jedem Drucker eine Siebmaschine. Da wird das Pulver. Die Späne vom Fräsen, meinst du? Ich meine jetzt Späne vom Fräsen im Vergleich. Die müssen natürlich auch recycelt werden. Schon, ne? Ja. Also, weil ich habe eben gelesen in eurem irgendein Pamphlet, was ihr da mal, also Artikel in irgendeiner Airbus-Zeitschrift, Pamphlet war jetzt vielleicht zu negativ, und da stand eben als einer der Vorteile drin, dass eben weniger Material verbraucht wird. Das war mir irgendwie nicht ganz klar, warum, weil was ich wegfräse, kann ich ja wiederverwenden. Das stimmt schon, aber auch dort ist der Vorteil beim 3D-Druck, dass ich das Pulver direkt in eine Siebmaschine reinkippen kann und für den nächsten Druckprozess wieder verwenden kann. Okay, also ist weniger energieaufwendiger. Ja, genau. Aus den Spänen müsste man erstmal wieder einen Block machen. Ja, genau, richtig. Ja, okay. Den Fräsprozess wieder zuführen. Ja, ne? Genau. Und das darf, glaube ich, auch nur zweimal passieren. Danach müssen wir aus dem Aluminium, glaube ich, irgendwie Motorblöcke machen oder irgendwie sowas. Da spricht die Luft doch. Okay. Okay. Gute Motorblöcke. Gute absolut. Motorblöcke. Nur hochwertig das. Genau. Oder Elektromotor. Mit wenig Abgas. Recycelter Airbus. Was haben wir sonst noch? Die Maschinen selber sind ja dann doch wahrscheinlich teuer. Da rechnet man sich aber aus, dass sich das lohnt, oder? Ja. Definitiv. Also wir haben in unseren Business Case Kalkulationen das Thema natürlich mit berücksichtigt und die Maschinenkosten, die fallen jetzt nicht so sehr ins Gewicht. Die hat man im besten Fall nach ein paar Monaten bis hin zu ein paar Jahren alle wieder drin. Selbst wenn so eine Maschine 1,5 Millionen Euro kosten würde, was die großen professionellen Maschinen kosten, hat man das relativ schnell wieder drin. Also bei uns in der Luftfahrt ist der Business Case halt relativ deutlich erkennbar, weil wir durch die Gewichteinsparung im Flugzeug einen enormen Vorteil haben. In anderen Branchen ist der Business Case vielleicht nicht ganz so deutlich, ne? Weil das Gewicht nicht so diese tragende Rolle spielt. Wie viel Gewichteinsparung, also in einer idealen Welt, wo ja alles, was jetzt absehbar ist in so einem Flieger, auch tatsächlich über 3D-Druck macht. Wie viel Gewichteinsparung ist da avisiert? Das ist schwer zu sagen. Das hängt immer von dem Design ab, was heute da ist. Wenn es schon ziemlich gut ist, dann ist nehmen wir halt mal ein gutes Flugzeug, wie zum Beispiel einen Airbus. Also sagen wir es mal so. Man kann es eigentlich nicht abschätzen, weil die konzeptionellen Änderungen, die sich durch diese Fertigungs- als auch Designtechnologie ergeben, also jetzt mal global aufs komplette Flugzeug betrachtet, heute überhaupt noch nicht abzusehen sind. Wir schätzen derzeit, dass wenn wir eine Struktur wie beim Airbus Concept Plane, das war so Knochending, genau, das war so eine knochenartige Struktur, aussieht, genau, nicht mehr rechtwinklig, Spannungsverlauf optimiert und so weiter. Wenn man so etwas mit einer mit Standardblechen verkleiden würde, ja, was dann wieder aussehen würde wie ein normales Flugzeug, dann wäre die so ein Flugzeug circa 20% leichter als die A350 heute. Okay. So, das ist 20% ist viel. Also 20% ist viel und da reden wir noch nicht einmal über die Systeme und die Kabine. Ja, ja. Wenn die Kabine so etwas kontinuierlich einsetzen würde, dann würden wir eine Long-Range-Kabine wahrscheinlich auch um eine halbe Tonne bis zu einer Tonne im Gewicht reduzieren können. Und dann kommen noch die Systeme. Und da fangen wir dann wieder mit der Bionik an. Ja, intelligente Systeme basierend auf Ideen, die es in der Natur gibt, so auszulegen und so zu optimieren, dass diese dann auch noch leichter sind. Also wir reden hier wirklich über nicht nur eine Tonne im Endeffekt aufs Flugzeug betrachtet, sondern über viele Tonnen, die wir dort rausholen können. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die eher kurz- oder mittelfristigeren, also wenn wir jetzt nicht hier diesen Knochenflieger bauen, sondern einfach einen normalen 350 mit den Teilen, die sich sinnvoll bionisch additiv machen lassen, dass da irgendwie, habe ich eine Tonne in Prozent, irgend sowas, habe ich gemeint, irgendwo gelesen zu haben. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt oder wo ich sie her habe. Und die Zahl erschien mir relativ gering. Ja, wenn wir auf so ein Teil gucken, dann, oder überhaupt die Teile, Familien, die wir haben, dann reden wir mal über Potenziale von 30-50% Gewichtseinsparnis. Okay. Hängt davon ab, wie das aktuelle Design ist wie gut dann das neue Design ist. Ja. Das ist immer teilespezifisch. Ja. Und in Summe, eine Tonne oder eine andere Zahl. Es soll viel sein, natürlich. Und je mehr Teile wir tatsächlich dann auch ins Flugzeug kriegen, bionisch designt und additiv gefertigt, desto schneller wächst die Zahl. Nehmen wir mal an, es wäre eine Tonne. Nur mal kurz, um das weiter zu spinnen. Ich meine, man betreibt jetzt hier relativ viel Aufwand, ganze Forschung, neue Druckmaschinen, neue Verfahren, neue Zulassung, alles Mögliche, um dann jetzt mal angenommen eine Tonne Gewicht zu reduzieren. Ist eine Tonne so wichtig? Also welchen Aufwand müsste man sonst betreiben in der Konstruktion von dem neuen Flugzeug, um eine Tonne Gewicht einzusparen? Ich versuche ein Gefühl dafür zu kriegen, ob eine Tonne viel ist oder wenig oder ob man sagen kann, na komm, Tonne ist egal. Das ist nicht wirklich relevant. Kann man das irgendwie greifbar machen? Jedes Kilo zählt. Ja, klar, das also, ist die... Ja. Okay, das muss jetzt noch schön jemand sagen, der das Mikrofon anhat. Also wenn wir ein Kilo Gewicht rausholen, das spart eine Airline 106 Liter Kerosin pro Jahr ein. Okay. Also dadurch verbessern wir die operativen Kosten und reduzieren dadurch natürlich auch gleichzeitig den CO2-Ausstoß. Ja. Also wir reden da über mehr als 300 Kilo CO2, die pro Jahr reduziert werden. Bei einem Kilo? Bei einem Kilo nur. So, und wenn wir das jetzt mal auf eine Tonne ausrollen und dann auf das ganze Backlog von Airbus, wo über 5000 Flugzeuge drinstehen, ausrollen, dann reden wir hier über große Zahlen. Über sehr große Zahlen. Ja. Also es ist relevant, diese Größenordnung. Es ist auf jeden Fall relevant. Man darf auch nicht vergessen, Flugzeuge, wie sie heute sind, sind schon sehr stark optimiert. Naja, eben. Und ein Großteil des Potenzials steckt auch wirklich in den Triebwerken drin. Mhm. Und wir sind kein Triebwerkshersteller. Das machen dann andere Firmen, die Triebwerke liefern. Und wir machen halt in Anführungsstrichen nur die Struktur und die Kabine und die Systeme, um das Flugzeug dann auch operieren zu können. Und das ist schon recht optimal, was wir hier heute machen. Also man kann das natürlich in der Dimension sehen, dass wir ein Flugzeug leichter machen können, dadurch Kerosin- und CO2-Ausstoß reduzieren. Man kann es aber auch andersrum sehen, dass diese eine Tonne, wenn wir eine rausbekommen, wieder 10 zusätzliche zahlende Passagiere für die Airline bedeuten würde, was ein absolutes Revenue-Modell dann ist. Ja. Oder eine höhere Reichweite. Ja, ja klar, oder das ist neue Strecken. Also, ja, ja. Also klar. Okay. Was haben wir sonst noch? Ich kann mir vorstellen, wenn man kompliziertere Teile bauen kann, muss ich weniger montieren. Das heißt, der Zusammenbau wird einfacher. Genau, richtig. Auch da haben wir ganz schöne Beispiele von unseren Projekten. Wir haben zum Beispiel so ein etwas größeres Bauteil. Das ist ein Rack für ein Hydraulikreservoir, was ursprünglich oder aktuell aus 126 Einzelteilen besteht. Da sind Schrauben, Muttern, Verbindungselemente, alle dabei. Und alle Teile haben eigene Nummern, eigene Lagerfächer, eigene Logistikprozesse. Und heute mit der additiven Fertigung sind wir halt in der Lage, das so zu designen, dass es in einem Schuss gedruckt werden kann. Keine Montage mehr. weniger Lager, weniger Logistik, weniger Qualitätssicherung, ein komplett neuer Ansatz. Und das ist ein Potenzial, was ganz viele Baugruppen betrifft, die wir heute noch montieren müssen. Und so kriegen wir halt auch die Prozesskette runter, ne? Das ist ein enormer Vorteil. Ja. Sonst noch irgendwelche Vorteile, die man noch ansprechen könnte? Ja, also dieser Anteil, dieses Projekt, dass wir aus vielen Bauteilen nur noch eins machen, ist richtig. Ein anderer Aspekt ist, dass wir multifunktionale Teile plötzlich herstellen können, die wir sonst hätten montieren müssen. Wir können zum Beispiel an einzelne Bauteile gleich Halter mit randrucken, randesignen, die sonst im Nachgang hätten ranmontiert werden müssen. Im Flugzeugbau reden wir über verschiedene ATA-Kapitel, also die Air Transport Association hat einen Standardkatalog an Funktionsgruppen, sei es Struktur oder Kabine oder Systeme aufgelegt. Und heute sind wir halt auch von der Organisation so aufgestellt, dass die Experten in ihren, ich sag mal, Silos entwickelt. Und mit dieser Technik können wir plötzlich diese Funktionsgrenzen verschmelzen lassen. Ein Bauteil kann Hydraulik und Luft gleichzeitig führen und trotzdem Strukturelemente beinhalten. Mhm. Also auch da verschwimmen die Grenzen und die Art zu konstruieren und zusammenzuarbeiten. Genau, das heißt im Extremfall natürlich, dass Flugzeuge auch ganz anders wirklich, also jetzt nicht nur diese Knochenfliege im absoluten Extremfall, sondern auch wenn man da Systeme zum Beispiel zusammenfasst, dann kann ich die Systeme auch gar nicht mehr unabhängig voneinander betrachten. Dann muss ich die auch gemeinsam konstruieren. Das heißt, das ändert auch vielleicht so ein bisschen die ganze Herangehensweise. Kollaboratives Design, wie wir es da nennen, ist eine ganz wichtige neue Kompetenz, die wir da aufnehmen müssen. Und es ist wahrscheinlich die einzige Fertigungstechnologie, die man vernünftig im Weltraum betreiben kann. Ja, auf der ISS haben wir heute schon einen Drucker stehen. Ja. Und ich glaube, die sind da auch ganz fleißig am Eierbecher vielleicht nicht, aber irgendwie am Schächtelchen drucken. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft sieht und das ist keine Spinnerei, dann stellen sich, glaube ich, so die ganzen luftfahrtaktiven Firmen vor, dass man irgendwann eine große Portalanlage draußen im Weltraum hat, die dann irgendetwas baut. Raumschiffe baut mit Zeug vom Material, vom Mond und so weiter. Genau. Gut, aber das ist natürlich schon, das ist ja schon arg weit. Ja, das kommt ja halt das ist weit weg da draußen. Das stimmt. Ich dachte schon, ihr wollt den Weltraum, weil die Preise hier in Hamburg zu teuer werden für Expansion der Firma. The sky is not the limit. Genau. The sky is not the limit. Eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, ihr hattet, glaube ich, mal einen Prototyp gebaut für ein Ersatzteil, das es nicht mehr gibt. Also sprich, Belt-Mold. Also, und das wird auch tatsächlich eingesetzt oder wurde. Genau. Ja, das war ein sehr schöner Fall, schon ein paar Jahre, 2-3 Jahre jetzt her, eins der ersten, wo der Lieferant für dieses Bauteil dann insolvent gegangen ist und wir keinen Zugriff mehr auf die Maschinen hatten und ein Ersatzlieferant quasi gesucht wurde, der natürlich erstmal gesagt hat, ich muss eine Maschine bauen und die paar Stück, die ihr haben wollt, die kosten dann auch richtig Geld. Ja. Und die Alternative war halt, dass wir versuchen, das zu drucken. Wir haben also, das ist ein Teil aus dem alten A300, aus den 2D-Unterlagen, die 3D-Zeichnungen dann gemacht, händisch gemacht, gedruckt, nachbearbeitet, lackiert, qualifiziert und heute ist das ein Ersatzteil, was die fliegenden 300er bestellen können, was auch nicht mehr unbedingt im Lager liegt, sondern auch bei Bedarf dann produziert werden kann. Ja. Das ist ein sehr schöner Referenzfall gewesen für das komplette Ersatzteilgeschäft, das sich jetzt mehr und mehr darauf konzentriert, solche zu druckenden Ersatzteile anzubieten, als das Lager vollzumachen. Es gibt ja gerade in der Luftfahrt den Trend hin zu Kohlefaser und anderen Kunststofffertigungsverfahren. Ihr redet jetzt hier aber schwerpunktmäßig von Metall, also zumindest für die bisher interessanten Dinge. Wie passt das zusammen? Kann man irgendwann sein Flugzeug aus dem Rechner bionisch harzen? Oder wie gibt's da Ideen in diese Richtung? Ja, das ist so ein feuchter Traum von uns, dass man so aller wie heißt der Replicator oder sowas, dass man das Flugzeug aus so einer Flüssigkeit rausziehen kann, genau, wie bei Terminator. Ja. Ja, also das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir da ein qualifiziertes Material haben. Aber in der Tat, wenn man mal auf dieses FDM-Verfahren guckt, wo man mit einem Filament arbeitet, welches derzeit aus Ultim besteht, beispielsweise also aus einem Polyamid besteht, dann kann man natürlich darüber reden, dort auch Endlosfasern mit reinzulegen. Da arbeiten wir auch mit dran. Also wir arbeiten eigentlich mit allen aktiven Firmen oder mit allen namhaften Firmen auf diesem Gebiet zusammen. Weil wir halt auch sehr viele Möglichkeiten genau für die Umsetzung von solchen Druckersystemen bieten. Mhm. Und das wird nur eine Frage der Zeit sein. Also wir sind sogar schon so weit, auch wieder in Kooperation mit Universitäten Carbon-Nanotubes in einem 3D-Drucker zu erzeugen. Okay, wie lange? Ich glaube, die kann man kaum sehen. Aber man kann sie im Labor erzeugen und sie wurden auch getestet und sie sollen ganz fantastische strukturelle Eigenschaften haben. Das Projekt hieß übrigens Utopium. Ja, das ist eine Abkürzung für etwas, was ich jetzt gerade nicht mehr wiedergeben kann. Aber der Name ist eigentlich Programm. Ja, genau, da versucht man eine Utopie zu schaffen. Ja. Und es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir dieses Material in einem Flugzeug, in einem Schuss bauen können. Weil, also der Traum ist wirklich, ein niedloses Skelett für ein Flugzeug zu bauen. Das ist der Traum der Ingenieure. Und das ist kein Witz. Sind es noch 20 oder noch 100 Jahre? Also ich meine, ist schon immer klar, dass man das nicht weiß. Aber ich meine, gibt's da ganz grob ein Gefühl dafür? Also für uns ist die Referenz immer 2050. So wie bei Fusion, in 30 Jahren. Ja, also man immer man kann, relativ. Ja, man muss den Ingenieuren natürlich irgendwo immer eine Karotte hinhalten und sagen, okay, bis zum Jahr 2050 wollen wir diese Technologie entwickelt haben und dann wirklich etwas komplett Neues bauen. Ja. Es ist einfach nicht abzuschätzen derzeit. Ja. Dazu entwickelt sich der ganze Maschinenbau um die additive Fertigung auch viel zu schnell weiter. Es kommen immer mehr Materialien dazu, digitale Materialien heutzutage beispielsweise. Was sind digitale Materialien? Also es gibt beispielsweise Druckersysteme, die können von hart zu komplett weich übergehen und das Ganze in einem Bauteil. Mhm. Und das sind dann sogenannte digitale Materialien. Ja, das muss man sich halt so vorstellen, dass zwei unterschiedliche Materialien so zusammengemixt werden, dass sie halt den Anschein von einem dritten neuen Material ergeben. Also mit einer anderen Härte, mit einer mit einer anderen Dichtigkeit und so weiter. Ja. Das sind so diese sogenannten digitalen Materialien. Da sind wir aber noch ein bisschen weit von weg. Es wird aber kommen. Mhm. Okay. Fliegen jetzt schon, also gibt es schon in der Serie Dinge, die additiv hergestellt werden? Ja. Also gerade. Also auch unser klassisches Bionic Bracket fliegt im 350 schon und hält das Flight Crew Rest Compartment und die Testbedingungen. Erst in der Testmaschine noch drin, aber den werden wir sukzessive auch in die Serienfertigung reinbringen. Die Herausforderung ist dort eine andere. Es ist gar nicht die Technologie. Die Herausforderung liegt darin, in bestehende Verträge reinzugehen, die mit unseren sogenannten Risk-Sharing-Partnern abgeschlossen wurden, die halt die Bauteilverantwortung haben und uns dann mit dem Bauteil beliefern. Und diese Firmen müssen wir davon überzeugen, dass sie so ein bionisches, abgefahrenes Design hin auch bitte bei sich einsetzen mögen. Ja? Und das ist eher die Herausforderung dabei. Aber aus technischer Sicht spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, das einzusetzen. Also in der Tat, wir haben den Beltmold, also das erste gedruckte Ersatzteil, als Serienbauteil fliegen. Wir haben jetzt ein paar Bauteile für Austrian Airlines gebaut, auch im Bereich Kabine, Kabinenverkleidungselemente. Also da gibt es mittlerweile einiges. Und man muss auch ganz klar sagen, diese Firma, die ist wirklich groß und es gibt hier viele Leute, die sich damit beschäftigen, mit ihrer Expertise in ihren Fachabteilungen, die sowas teilweise schon einsetzen, wovon wir vielleicht gar nichts wissen. Okay, aber es gibt es auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall fliegen tut ganz viel im Bereich unserer Flight Test Installations. In der Vorserie, wo wir testen und verschiedenes Testequipment und Prüfequipment auf die Maschine bringen müssen, da wird gedruckt und unter Testbedingungen dann geflogen. Mhm. Okay. Das heißt, ihr druckt auch tatsächlich, ihr macht hier nicht nur Forschung, also ihr jetzt vielleicht als Person schon, aber Airbus stellt auch damit selber Teile her oder wird es nach außen vergeben? Wir haben auch eigene Maschinen, auf denen wir drucken. Aber wir arbeiten natürlich auch ganz viel mit unseren Zulieferern zusammen, gerade dem Laserzentrum Nord hier in Hamburg zum Beispiel. Ja. oder Concept Laser in Lichtenfels. Das sind so die Standardpartner, mit denen wir ganz viel machen und die halt auch Kapazität haben. Ja. Aber wir erweitern unsere Supply Chain regelmäßig. Also alle Firmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, sind da herzlich willkommen, sich da anzuschließen. Das Management hat uns die Erlaubnis gegeben, 10% eigene Teile zu produzieren und einzusetzen. Also normalerweise geschieht nur der Zusammenbau des Flugzeuges bei Airbus. Ja. Aber das ist jetzt auch wieder ein Kulturwechsel, würde ich mal sagen. Ein auf SpaceX machen, alles selber bauen. Ja, einen Teil dürfen wir wieder selber bauen, aber auch wirklich, um Expertise zu bekommen und um diese Technologie voranzubringen. Ja, genau. Wir müssen die Lernkurve selber durchschreiten. Ja, ne? Das können wir nicht unserer Supply Chain überlassen und dann nicht wissen, was die können. Ja, naja, klar. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch sagen? Sonst wäre ich nämlich langsam aber sicher durch. Ach, man kann da, glaube ich, noch einen Tag drüber reden. Aber im Groben haben wir, glaube ich, alles abgerissen. PAG vielleicht noch, einer unserer Zulieferer, wo wir gerade dabei waren. Die haben jetzt in Farel die erste additive Fabrik eröffnet. Die haben sich mehrere Anlagen dahingestellt. Eigentlich ein klassisches Fräswerk, die aber rechtzeitig mit uns gemeinsam da jetzt den Wandel einläuten und sagen, additive Fertigung. Wir sind die Supply Chain für Airbus. Wir stellen rechtzeitig um. Und das war, ist ein super Signal gewesen. Ist auch groß durch die Presse gegangen. Und ich glaube, da werden ganz viele Zulieferer inzwischen statt einer neuen Fräsmaschine auch mal einen Drucker kaufen. Mhm. Okay. Die werden aber in Serie hergestellt. Das sind in aller Regel keine Einzelstücke. Ja, die Maschinen. Ja. Okay. Ja. Wobei die Hersteller auch nicht, ich glaube, die sind gut ausgelastet. Da sind die Wartezeiten auch schon lang. Zum Glück kommt die gerade Metalldruck Maschinenwelt hauptsächlich aus Deutschland. Da sind ja Concept Laser, EOS, SLM. Genau. Das sind so die großen deutschen Kompetenzträger auf dem Feld. Da hat Trumpf seine Finger auch im Spiel? Ja, Trumpf, die sind wieder eingestiegen. Kommt jetzt wieder, genau. Die hatten das Feld zurückgefahren. Okay. Aber Deutschland ist da wirklich führend in der Welt. Die Amerikaner sind eher im Kunststoffbereich vorne. Metall ist made in Germany, immer noch Stand der Dinge. Genau. Ja, und vielleicht nochmal zum Abschluss, um mal so die große Vision nochmal mitzuteilen. Das, was wir eigentlich haben wollen, ist dieser Replikator aus Raumschiff Enterprise. Ne? Der jegliches Material in jeglicher Form unter geringstem Einsatz billig. Mit direkter Stempel, wird gleich mitgedruckt von der EASA. Genau, richtig. Also das ist ja das, was wir haben wollen. Ja. Und das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Das alles, was wir hier im Bereich 3D-Druck jetzt machen, das wird irgendwann sukzessive dahin führen. Ja, dass ich dann meine Kaffeetasse gedruckt mit einem heißen Kaffee drin dann auch bekomme. Dem Burger daneben. Ich wollte gerade sagen, wenn dann irgendwann mal in der Galley so ein Drucker steht, der für die Passagiere das Essen druckt, dann ist wahrscheinlich Schluss mit lustig. Ja, das würde heute sogar schon gehen. Okay, da reden wir jetzt nicht drüber. Gut, alles klar. Vielen Dank. Ja, danke. Gern geschehen, dankeschön. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben, wie diese faszinierende Technologie in ernsthaften Umgebungen verwendet wird. Nicht alle Dinge, die man über 3D-Druck hört, sind ja, wie soll ich sagen, unbedingt immer ernst zu nehmen. Aber die Dinge hier, was die Jungs und wahrscheinlich Mädels hier machen, ist schon cool. Ich möchte mich bedanken bei Michael Sillus und Bastian Schäfer, dass sie sich die Zeit genommen haben. Meine Tonspur, by the way, war etwas schlechter, weil ich ein Problem mit einem Mikrofon hatte und ich musste dann quasi direkt in meinen H6 reinsprechen. Deshalb ist die Audioqualität nicht immer ganz so wie gewohnt, aber ich denke immer noch gut verständlich. Ich möchte mich auch bedanken bei Heiko Stolzke. Wir haben das ja an dem gleichen Tag aufgenommen, an dem ich auch mit ihm morgens die Fertigung angeguckt habe und er hat das Ganze organisiert. Und ich möchte mich bedanken nochmal bei Thomas Erich. Ihr erinnert euch, das war mein Host bei Lufthansa Technik und er hat den Kontakt zu Airbus hergestellt. So kommt eins ums andere. Jo, danke an euch alle fürs Zuhören. Bewertet die Episode, sendet uns Kommentare über Google+, Facebook, Twitter, die üblichen Mechanismen oder über Kommentare auf der Webseite. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode.